Michael schlich sich durch den dunklen Gang immer weiter auf sein Ziel zu. Frühmorgens hatte es ihn aus seinem Bett aufgeschreckt und zielstrebig, wie von einer fremden Macht geleitet, wusste er sofort, was zu tun war. Obwohl es sonst nicht seine Art war, einfach so zu verschwinden, war er sich sicher, dass er das Richtige tat. Seine Frau Manuela schlief tief und fest, als er aus dem Bett gestiegen war. Doch er machte sich Sorgen. Würde sie sein Verschwinden bemerken? Was, wenn sie in Panik verfallen und die Polizei rufen würde? Maximal 20 Minuten, das schwor er sich. Maximal 20 Minuten würde er benötigen, um das zu erledigen, was ihm aufgetragen wurde, was ihm eine innere Stimme befohlen hatte.